Kapitel 9 Negation Nicht, kein Übung 4 Nein, ich höre nichts. Schreiben Sie negative Antworten. Hören Sie dann und vergleichen Sie. Hörst du auch etwas? Nein, ich höre nichts. Aber da ist jemand in der Wohnung. Nein, da ist niemand in der Wohnung. Doch, da ist einer. Nein, da ist keiner. Überall sind Diebe und Verbrecher. Nirgends sind Diebe und Verbrecher. Man wird uns alles stehlen. Man wird uns nichts stehlen. Hier ist sicher ein Dieb. Nein, hier ist sicher kein Dieb. Du hast immer Angst. Angst? Ich? Ich habe nie Angst.